Wir haben im zweiten Teil des heutigen Vormittages ein kurzes Referat von Herrn Dr. Pommerin von der Universität Köln. Herr Pommerin ist im Allgemeinen mit anderen Themen beschäftigt, hat sich aber auch schon mit italienisch-deutschen Dingen befasst und da unter anderem einen für die Unterschiedlichkeit von Faschismus und Nationalsozialismus höchst interessanten Aufsatz über den Rassismus, den Stellenwert des Rassismus in den beiden Ideologien vorgelegt. Heute geht er ins Kaiserreich zurück, wie es ja unserer Thematik entspricht, und referiert über einige Aspekte einer neuartigen, auswärtigen Kulturpolitik im Zeitalter des Nationalismus. Torniamo brevemente al fronte tedesco, il dottor Pommerin parlerà su aspetti di una moderna nuova politica culturale estera dell'impero guglielmino. E lui farà una comunicazione, non una conferenza. Sì. Wie Sie schon bemerken, die gute Nachricht ist, mein Referat ist kurz und die schlechte ist, dass ich kein großes Konvolut von Papier vorliegen habe, sodass ich also gezwungen bin, mit der normalen, wahrscheinlich sehr unakademischen Sprache mich verständlich zu machen. Ich möchte kurz einige Bemerkungen machen zu dem Thema Nationalismus und auswärtige Kulturpolitik, um den Fragen vielleicht vorweg zu begegnen, was für begriffliche, sagen wir mal, Füllungen ich hinter diese Begriffe stellen möchte. Ich glaube, über Nationalismus, das haben wir nun häufig genug getan, da haben wir in etwa eine Vorstellung, aber der Begriff auswärtige Kulturpolitik ist ja ein relativ junger Begriff in der deutschen Sprache. Man soll es nicht glauben, der ist erst nach 1914 entstanden. Unter diesem Begriff würde ich fassen, eine nationale Kulturpolitik versucht einfach, die eigenen sprachlichen, kulturellen oder Leistungen der darstellenden Künste im Niveau über die anderer Kulturen zu stellen. Das würde also, sagen wir mal, eine nationale Kulturpolitik von einer Kulturpolitik, wie wir sie heute führen, die mehr Public Relation für die Bundesrepublik, für das kulturelle Leben der Bundesrepublik beinhaltet. So würde ich das definieren oder zu umreißen versuchen. Also eine überzogene Form der eigenen kulturellen Selbstdarstellung nach außen. Lassen Sie mich vorweg noch sagen, alte historische Tradition der historischen Wissenschaften, dass man immer etwas zum Forschungsstand bemerkt. Dieses Thema ist insoweit interessant, als dass es überhaupt in Deutschland noch keinerlei Forschungen zum Bereich der auswärtigen Kulturpolitik vor 1914 gibt. Es gibt eine Arbeit, die von einem Kölner Kollegen geschrieben worden ist, die sich mit der Weimarer Zeit befasst. Es gibt auch zwei Tagungen im letzten Jahr und vorletzten Jahr in Trier, wo man sich mit diesen Begrifflichkeiten näher befasst hat. Unter der Leitung von Herrn Duvel und auch Professor Ritter aus München hat sich in der Richtung betätigt und einige andere Referenten aus Deutschland. Aber es gibt noch keinerlei, sagen wir mal, keine Gesamtdarstellung der auswärtigen Kulturpolitik. Und wir haben ja gestern gemerkt, ich werde auf die Frage nochmal zurückkommen, als es um den Schulverein ging. Das sind Fragen, die fast nicht beantwortet werden können, weil eben große Teilaspekte noch völlig fehlen. Es fehlen insbesondere beispielsweise Untersuchungen zu bilateralen kulturellen Beziehungen oder auswärtigen kulturpolitischen Aktivitäten zwischen Deutschland und Einzelstaaten, nehmen wir mal Italien oder irgendeinen anderen. Dunque, lui parla sul nazionalismo e politica estera culturale. E dice innanzitutto che questo concetto auswärtige Kulturpolitik è un concetto nuovo che prima del 1914 non esisteva. Lui crede di poter comprendere come auswärtige Kulturpolitik in senso nazionalista una politica che cerca di creare all'estero l'impressione che la propria cultura, propria letteratura, propria arte sia superiore a quelle di altre nazioni. Allora non solo questa specie di rappresentare se stessa in modo dialogico, come lo facciamo oggi, ma con questa aspirazione di dimostrare la superiorità. E finora questa questa parte della politica guglielmina è stata poco studiata. Non esiste uno studio che comprenda tutto l'argomento. Ci sono stati dei primi seminari che cercano di iniziare lo studio, come a Treviri con Ritter e con Duvel, ma finora non esiste uno studio complessivo sull'argomento, né sull'argomento in totale, né sugli aspetti bilaterali, per esempio sui rapporti tedesco-italiani, tedesco-francesi. E lui ricordava l'esempio di ieri, che quando si parlava dello Schulverein era quasi impossibile dare una risposta esatta, perché queste risposte richiedono ulteriori studi. Ja, ich wollte das bildhaft dadurch beschreiben, dass ich sagen wollte, es ist so ähnlich, wie wenn man einer Küche vorbeigeht, man riecht verschiedene Gerüche, man weiß noch nicht genau, was gekocht wird, man weiß auch vor allem noch nicht, wie es schmecken wird. In der Situation ist in etwa die Wissenschaft im Bereich der Untersuchung der auswärtigen Kulturpolitik des Kaiserreichs. Ich möchte nun anknüpfend an den Herrn Kollegen Rau vorweg eine erste These wagen, die ich dann versuchen werde zu erläutern an Beispielen aus den deutsch-amerikanischen kulturellen Beziehungen. Die wäre nämlich die, das Anknüpfen an seine Theorie, an seine These, dass zu wenig Nationalismus in der auswärtigen Politik des Kaiserreichs zu finden sei oder weniger, als man vielleicht erwarten kann. Ich möchte dasselbe formulieren für die auswärtige Kulturpolitik. Es ist erstaunlich wenig Nationalismus und was ich gleich noch hinzufügen möchte, es ist sehr interessant, von wo aus diese auswärtige Kulturpolitik, woher die Ursprünge kommen, wer sie angeregt hat. Und da möchte ich in etwa einen Vergleich ziehen, wenn Sie die Imperialismus-Theorien von Robinson, Gallagher sehen, diese sogenannte Peripherie-Überlegung, dass man sagt, die Staaten außerhalb Europas, eben in Afrika, im Pazifik oder in Asien, tragen eine Mitschuld für den Imperialismus, für das Entstehen des Imperialismus, denn sie haben durch bestimmte Schwächen in ihren Staatssystemen oder Defizite mit dazu angeregt oder tragen Mitverantwortung für die Ausbreitung des Imperialismus in ihren Territorien. Ähnlich salopp könnte man sagen, die Auslandsdeutschen, die Deutschen im Ausland, in der Welt, die aus Deutschland ausgewandert sind, tragen eigentlich eine Verantwortung dafür, dass so etwas wie eine auswärtige Kulturpolitik überhaupt entdeckt wird vom Deutschen Reich. Ich möchte das an drei Beispielen erläutern, aus dem Bereich der deutsch-amerikanischen Beziehung. Ich stelle sie nur mal vor, die Beispiele. Das eine ist die Errichtung eines deutschen Museums in Harvard. Ich glaube, Herr Dann hatte über das Germanische Museum in Nürnberg gesprochen, ein ähnliches Museum. Dann zweitens, interessanter vielleicht, einen Professorenaustausch zwischen der Harvard-Universität und dem Staat Preußen. Und drittens einige Bemerkungen noch zu Fragen der Kunstpolitik, der darstellenden Künste und einige Fragen zur Verkaufspolitik, Darstellung von darstellenden Künsten in Amerika. Diese drei Beispiele möchte ich untersuchen, möchte die Ursprünge, wie kommt es zu diesen Gründungen oder zu diesem Professorenaustausch, die deutsche Reaktion, das heißt die Reaktion auf Seiten des Deutschen Reichs, untersuchen und dann vielleicht analysieren, was mögen die Ursachen gewesen sein, um auf diese Anregungen zu reagieren. Das wären die drei Beispiele, an denen ich meine These stützen möchte. Allora si allaccia un po', anche in un tono un po' saloppo proprio a lui, alla tesi di Rau, che cioè non sia stato troppo, ma meno nazionalismo in questa politica estera quanto si aspettasse. Cerca di paragonare poi la teoria dell'imperialismo di Robinson, che parla di un imperialismo improntato dall'estero, dalla periferia, dicendo che anche questa politica culturale, in senso nazionalista, è stata iniziata piuttosto dai tedeschi residenti all'estero che non dal centro politico in Germania. I tedeschi, gli emigrati, gli Auslandsdeutschen sono, dice lui, i veri responsabili di una tale nuova politica culturale. Poi cerca cercherà di presentarci tre aspetti, tre elementi di questa nuova politica. La prima, la creazione di un museo germanico a Harvard. Secondo, un scambio di professori istituito allora tra la Prussia e l'Università di Harvard. E terzo, alcuni aspetti della Kunstpolitik, del modo in cui presentare l'arte germanica in America, soprattutto a Harvard, in quel periodo. Ja, lassen Sie mich also zunächst beginnen mit der Gründung eines deutschen Museums in Harvard. Der Grund, weshalb ich über Harvard referiere, ist nicht nur der, dass ich dort über längere Zeit die Chancen hatte, im Archiv zu forschen, sondern Harvard ist so etwas wie eine Schlüsseluniversität für die deutsch-amerikanischen kulturellen Beziehungen. Es ist so, dass der Anstoß zur Gründung eines solchen Museums von deutscher Seite, nicht von deutscher Seite, also vom Reich her erfolgt, sondern es sind deutsche Professoren, die nach Amerika ausgewandert sind. Ich nenne mal eine Schlüsselfigur, Professor Franke, ein Mann, der mit Weitz zusammengearbeitet hatte, in der Monumenta Germanica, Germania, und hatte dort einen Band ediert, wenn ich mich recht erinnere, war dann aber von München nach Amerika gegangen, um dort eine Gastprofessur wahrzunehmen in Harvard, hatte dann die charmante Amerikanerin kennengelernt, die ihn zum Bleiben überredet hatte und hatte dann einen Lehrstuhl in Harvard bekommen. Franke ging es darum, oder nicht nur ihm, sondern seinen anderen übrigen deutschen Kollegen an der Universität, sie bedauerten es, dass es innerhalb Amerikas keinen Platz gab, in dem man durch Anschauung irgendetwas von der berühmten germanischen Kunst irgendwo erblicken konnte. Es gab also französische Kunstobjekte, es gab eigene Kunst natürlich in Amerika, aber es gab kaum einen Platz, ein Museum, welches sich auf germanische Kunst im weitesten Sinne spezialisiert hatte. Seine Idee war also die Idee eines Studienmuseums ursprünglich, Anschauungsobjekte für seine Studenten, für den Kunstunterricht oder auch eben als begleitend für das Studium der Geschichte oder der Literatur. Diesen Gedanken hat er dann mit einigen Kollegen zusammen aufgegriffen und sie haben einen Verein gegründet. Und da haben wir schon einen solchen Verein von Auslandsdeutschen in Amerika, die im Grunde genommen Spiegelbild solcher Vereine auch sind, Museumsvereine zur selben Zeit, die gegründet werden in Deutschland, oder eben auch der berühmten Tonvereine, die es in Amerika genauso gab wie in Deutschland und andere Vereine, außer natürlich dem Flottenverein und auch natürlich kein Verein, der sich mit dem militärischen Sektor befasste. Diese Vereinigung hat dann um Spenden gebeten und hat von sich aus versucht, deutsche Originalstücke zu sammeln. Das hat man gleich bald fallen lassen müssen, denn das war zu teuer. Und nun war die Idee, ob man vielleicht Abbildungen, also Abgüsse, galvanoplastische Nachbildungen, ob man die vielleicht erhalten könne von Standbildern von irgendetwas anderem. Und dieser Gedanke nun ist von diesen Professoren nach Deutschland getragen worden. Und jetzt ist es natürlich wichtig, den Zeithintergrund zu sehen. Es handelt sich um die gestern oder vorgestern schon mal erwähnte Jahrhundertwende, also 1899, 1900, 1901. Das muss man im Hinterkopf behalten, wo auch ein gewisses Interesse machtpolitischer und außenpolitischer Art an Amerika bestand in Deutschland. Kurz, der Kaiser hat also diese Idee begeistert aufgegriffen und dann mit einem sehr hohen finanziellen Aufwand 45 Plastiken gießen lassen, beispielsweise also Schlütersche Standbilder und so weiter, sind nach Amerika gegangen als galvanoplastische Nachbildungen, haben dort erst einmal in einer Turnhalle gestanden und dann später hat man einen anderen Ort dafür gefunden. Diese Plastiken sind nun nicht nur etwa benutzt worden, um den Studenten, die dort in Harvard in deutscher Sprache nebenbei unterrichtet werden konnten, heute natürlich völlig undenkbar, weil auf dem College ja keine Fremdsprache mehr gelehrt wird. Die dienten eben nicht nur zur Anschauung für diese Studenten, sondern an sich, und hier erfüllte sich ein inniger Wunsch eigentlich der Museumsgründer, dieser Ort wurde sozusagen zum Wallfahrtsort, zum nationalen Monument für die Deutschen in den USA. Und so erfüllte er anfänglich zumindest die Erwartungen, die in ihn gesetzt waren von amerikanischer Seite, denn eine Befürchtung dieser Professoren war, dass sich die Deutschen, anders als andere Volksstämme in den USA, sehr schnell anpassten und schon in der zweiten Generation keine deutsche Sprache mehr sprachen, das Deutschtum sozusagen ablegen würden, sich ihrer eigenen kulturellen und nationalen Würde nicht bewusst wären, und man wollte auch optisch eine Art Wallfahrtsort schaffen, zu dem hingepilgert werden konnte, und das ist dann auch geschehen. Es sind also tausende deutschstämmige Amerikaner dorthin gefahren. Präsident übrigens für diese Sache ist Schurz gewesen, für den Museumsverein, ja eine sehr wichtige, führende deutsch-amerikanische Figur. Vielleicht soweit. Sintomatica è l'azione iniziata da un professore tedesco di nome Franke Storico, che nella sua gioventù aveva collaborato ai Monumenta Germania Historica, che poi era emigrato come professore ospite e poi rimasto come professore stabile a Harvard. Lui ed alcuni altri colleghi di origine tedesca constatarono che negli Stati Uniti non esistesse un museo in cui si potevano vedere opere significative di arte tedesca, e perciò promuovevano la creazione di un tal museo soprattutto per gli studenti di arte e di letteratura germanica, ma poi anche con l'intenzione di fare di questo museo un punto di raccoglimento per i tedeschi viventi negli Stati Uniti, perché sia Frank sia i suoi colleghi avevano la paura che i tedeschi emigrati lì si sarebbero ben presto completamente integrati e avrebbero perduto la loro identità germanica. Crearono un'associazione in favore del museo, raccoglievano dei soldi, prima speravano di poter comprare anche opere originali, poi si contentavano ad avere delle copie e sapevano interessare ambienti anche tedeschi e soprattutto lo Kaiser stesso, proprio a cavallo tra i due secoli, cioè in quel decennio di cui ieri abbiamo sentito che in esso culminava anche l'interesse politico tedesco per una espansione oppure una presenza non soltanto continentale dell'impero. L'imperatore stesso ha elargito una larga somma così che si potevano poi comprare queste copie, fra l'altro copie prese da sculture del famoso Schlüter, più grande esponente del barocco prussiano, si intende, e queste statue furono messe lì a Harvard e servivano a tutti i due scopi, prima per l'attività didattica e poi Harvard veniva per questo una specie, una meta di pellegrinaggio nazionale per i tedeschi che vivevano negli Stati Uniti. Ha aggiunto che allora era ancora possibile impartire delle lezioni a Harvard in lingua tedesca, cosa che oggi naturalmente non si potrebbe fare più. Ja, ein erster Hinweis vielleicht auf die Tatsache, warum, oder auf meine These, warum gibt es keine geschlossene auswärtige Kulturpolitik, ist vielleicht zu erkennen an der Tatsache, dass es nun nicht der Kaiser alleine ist, der etwas stiftet, sondern es ist auch der bayerische König, es ist der Herzog von Mecklenburg, es sind im Grunde genommen alle kleineren Teilstaaten Deutschlands, des Deutschen Reichs, die irgendetwas präsentieren. Auch Elsaß-Lothringen hätte das gerne getan, aber das hat man natürlich vermieden. Es ist so, dass also dieses Museum dann mit Hilfe eines namhaften Bierbrauers Busch in ein richtiges, schönes, auch äußerlich interessantes Museum umgewandelt worden ist. Derselbe Architekt, der die Münchner Universität umgebaut hat, Bestelmeier, hat es entworfen, hat es selber zwar nie gesehen. Und wenn man dorthin kommt, es sieht aus praktisch mit dem goldenen, mit dem grünen Hütchen drauf, wie so ein deutsches Gymnasium in etwa. Dieses Haus ist also ausgestattet worden, dann über weitere lange Jahre mit vielen Spenden von deutscher Seite, mit vielerlei unterschiedlichen Dingen wie Nymphenburger Porzellan oder Silbernachbildungen. Für all diese Dinge hat man immer in Deutschland, angeregt durch den Ministerialdirektor Althoff im preußischen Kultusministerium, hat man immer Spender gefunden und man hat tatsächlich dieses Museum verstanden als eine Chance, innerhalb der USA irgendwo deutsche Kunst präsent zu machen. Nebenbei gesagt, das soll nicht von unserem Thema wegführen, aber dieses Museum hat heute einen rein auf Originale beschränkten Bestand, unter anderem wohl die beste Bauhaussammlung, die überhaupt in der Welt existent ist, was relativ unbekannt ist. Über dieses Museum hat noch nie jemals was veröffentlicht. Wir haben wirkliche Schätze in diesem Haus. Und heute ist es zur Provinz, sozusagen verkommen, weil niemand mehr weiß, wo es ist. Der zweite Punkt, den ich erwähnen möchte, ist der Professurenaustausch. Da lass mich das eben noch so wissen. Scusate, ho interrotto al momento sbagliato, avrei dovuto aggiungere altre cose. Lui voleva aggiungere ancora che proprio questo museo a Harvard dimostra che non esisteva una sola politica culturale estera diretta da un centro in Germania. C'era l'imperatore che donava, ma c'era anche il re di Baviera e qualche altro dei principi federati che hanno dato delle opere d'arte o dei soldi per questo museo. E poi c'è stato un ricco fabbricante di birra di nome Busch che ha dato i soldi per un nuovo edificio progettato da un noto architetto di Monaco e che somiglia, dice lui, a un liceo come si trovano tanti nelle città guglielmine. Cioè, e continuava questa tradizione di raccolta fra i principi tedeschi e fra gente privata, raccolta organizzata in qualche modo dal famoso ministerialdirektor Althoff del Ministero della Pubblica Istruzione prussiano, e così questo museo si è sviluppato realmente, secondo l'intenzione dei ideatori, come l'unica valida possibilità di presentare allora in America l'arte e la civiltà tedesca, una cosa che poi è susseguita il museo di cui lui dice che è praticamente ignoto da noi, sul quale non esiste uno studio, c'ha fra l'altro una delle migliori collezioni sul Bauhaus. Allora, se non arriva il film da Milano, potremmo dare alla signora Karen la collezione, ma è troppo lontana, perché qui volete far vedere proprio in questi giorni il Bauhaus. E poi passiamo al secondo punto, cioè al punto sullo scambio dei professori. Der Professorenaustausch, und hier will ich nun noch deutlicher werden als nur eben in dem Nebensatz, in dem zum ersten Mal das Wort Frankreich fiel. Der Professorenaustausch entsteht auch auf Anregung deutscher Professoren, deutschstämmiger Professoren, die in den USA wohnen. Er beginnt tatsächlich zuerst in Harvard 1904, geht dann aber, es gibt dann auch einen Lehrstuhl, vice versa, in Berlin. Es gibt dann aber auch diesen Austausch bald zwischen Universitäten wie Columbia oder, nenne ich Chicago, weil der Historiker Onken dort als Austauschprofessor war. Das heißt, es ist eine Bewegung, die nun auch andere Universitäten ergreift, aber er beginnt in Harvard, und wenn man sich bemüht, den Grund herauszufinden, dann ist es nicht nur der Grund, dass die deutschen Auswanderer oder ehemaligen Deutschen ihre lieben Kollegen wiedersehen wollen, sondern in Harvard ist es sehr deutlich, es ist die Angst, dass die erste Austauschprofessur mit Frankreich stattfinden könnte, dass also erst bevor deutsche Professoren, bevor man mit Deutschland, mit Preußen zu einem Vertragsabschluss kommt, dass tatsächlich die französische Regierung einem solchen Programm zuvorkommt. Es gab so etwas bereits auf privater Initiative, mit Geldern eines französischen Industriellen kam ein französischer Professor jedes Jahr nach Harvard für 2 Jahre schon. Und nun waren die deutschen Professoren in Amerika ängstlich, denn sie sahen sich überhaupt sehr von französischem Einfluss umgeben. Ich erinnere daran, dass in dieser Zeit ja ein großer Umschwung erfolgt im amerikanischen Geistesleben, was in den 50er, 60er, 70er Jahren die Deutschen gewesen waren, wurde dann noch einmal die Dritte Republik. Die Intellektuellen fühlten sich ja nicht und nicht zuletzt vielleicht wegen der Behandlung Elsaß-Lothringens durch die deutsche Seite sehr intellektuell der Dritten Republik näher als dem deutschen Kaiserreich. Nun, um diese Sache zuvorzukommen, wird dieser Austausch institutionalisiert und auch dieses Argument der gegen Frankreichs Aktivitäten gerichteten Möglichkeit, das ist eigentlich der Grund, weshalb das preußische Kultusministerium und auch der Kaiser an dieser Sache sich für diese Sache interessiert oder Feuer fängt dafür und die Sache dann auch nachher vertragsmäßig durchgezogen wird. Dieser Austausch hat dann bis zum Ersten Weltkrieg bestanden. Es sind bedeutende deutsche Wissenschaftler nach Amerika gegangen. Und ich komme dann gleich auf den letzten Punkt, in dem ich einen dieser Leute herausgreife, nämlich den Kunsthistoriker Paul Klemen, der in Bonn als 28-Jähriger einen Lehrstuhl für Kunstgeschichte bekam, also sehr jung war. Das hing damit zusammen, weil er den Kronprinzen dort erziehen sollte. Und er wurde der erste rheinische Landeskonservator. Und an diesem Beispiel möchte ich dann zur Kunstpolitik allgemein Deutschlands in den USA noch etwas sagen. Il secondo punto, come dicevo, tratta gli scambi di professori. E il vero motivo, secondo il motivo principale, è uno che già avremmo potuto incontrare nella istituzione del museo, cioè la concorrenza che i tedeschi sentivano con la Francia e con la presentazione, con la presenza della cultura francese negli Stati Uniti. Qui osserva Pomerin che gli intellettuali americani che negli anni 60-70 avevano guardato verso la Germania, oramai si sentivano più vicina alla Francia, alla Terza Repubblica, anche almeno in parte a causa del problema dell'Alsazia-Lorena. E questa presenza si faceva in modo che, per esempio, con i soldi dati da un finanziere francese, c'era anche un professore francese a Harvard e si temeva da parte di questi professori tedeschi lì a Harvard che uno scambio ufficiale franco-americano fosse stato il primo scambio di questo genere. Perciò loro si adoperavano presso il governo prussiano e il governo del Reich, e sia l'imperatore e sia il governo prussiano, al quale spettava la competenza in materia culturale, hanno accettato questa proposta e così si è istituito dapprima a Harvard nel 1904, poi nella Columbia University e poi anche a Chicago un tal scambio tra professori tedeschi e americani che poi ha funzionato fino alla prima guerra mondiale e grazie al quale anche personaggi importanti come lo storico Onken hanno insegnato per un certo periodo in America. Uno che lui ha studiato più di più è uno storico dell'arte, Paul Klemen, renano, ancora giovane, aveva 28 anni, che è stato uno dei primi importanti sovrintendenti per il patrimonio artistico in Germania e che aveva anche legami con la famiglia imperiale. E all'esempio di Klemen, lui adesso nella terza e ultima parte vorrebbe illustrare alcuni aspetti della politica, diciamo, dell'arte artistica della Germania fuori. In der Person Klemens, oder besser gesagt an dem, was Klemen tut oder nicht tut, lässt sich also dann noch mehr herausarbeiten, noch mehr steigern, die antifranzösische Haltung oder die anti-Frankreich gerichtete Intention all dieser kulturellen Maßnahmen. Klemen war also Kunsthistoriker und er hatte den amerikanischen Kunstmarkt, ich beginne erstmal mit seinem Lehrangebot in Harvard, er hatte für Harvard angekündigt, deutsche Kunst im 19. Jahrhundert. Das war abgemacht und als er erschien, wurde aber abgedruckt, eine Woche vor seinem ersten Vorlesung, deutsche und französische Kunst im 19. Jahrhundert. Nun habe ich keine Mitschriften der damaligen Studenten finden können, aber ich bin sicher, dass hier ein Vergleich stattgefunden hat, der sicherlich nicht zum Vorteil der französischen Kunst gedacht war, sondern man hat ihn offensichtlich aber in Amerika angeregt, erst das Thema zu ändern und seine, vielleicht seine Prioritäten zu setzen. Dies ist eine Vermutung, man muss ihn insoweit schützen, er hat im Ersten Weltkrieg mit dem Vorgehen der deutschen Front seine Hand sehr schützend über sehr viele welsche Kultur gehalten und halten können und bewahren können. Das ist nur eine Vermutung, aber deutlicher wird das aus einer Expertise, die er für den Kaiser geschrieben hat. Ein großes Problem für die Deutschen, nicht nur der Devisen halber, war, dass in Amerika fast ausschließlich französische Kunst gekauft wurde und dass die deutschen Maler überhaupt keine Bilder in Amerika absetzen konnten. Und Clemen hat nun dem Kaiser vorgeschlagen, eben durch Unterstützung von Ausstellungen, da war an die Weltausstellung gedacht und auch an andere Ausstellungen, die deutsche Kunst eben in Amerika, den Kauf deutscher Kunst zu erleichtern, damit nicht das gesamte Feld dieser Kunst, der Malerei, den Franzosen überlassen werde und damit eben nicht nur in den Wohnungen der Großindustriellen, die ja solche Kunst nur kaufen konnten in Amerika, auch heute nur eben die französische Malerei an der Wand hing. Ähnliche Expertisen hat er in anderen Zusammenhängen noch gemacht, hat also noch diverse Anregungen gegeben, wie man die deutsche Kunst aktivieren könnte oder die Unterstützung auch des Verkaufs deutscher Kunst, aber auch der Ausstellungspolitik in Amerika. Ich nenne dieses Beispiel nur deshalb, weil es noch einmal unterstützt diesen antifranzösischen Touch in der deutschen Kulturpolitik in den USA. Ich möchte den Punkt abschließen und zu 5 abschließenden Sätzen einfach nochmal kommen, Thesen, die das nochmal zusammenfassen. Allora, in Clemen lui vede proprio la personificazione di questa mescolanza di divulgazione dell'arte con scopi politici in senso più generale e più concretamente un certo atteggiamento antifrancese. Clemen, prima di arrivare a Harvard, aveva annunciato di fare il suo corso su arte tedesca nell'Ottocento, ma poi una volta arrivato e forse dopo il consiglio dei tedeschi che vivevano lì, cambiava il titolo e trattava paragonando arte tedesca e arte francese durante l'Ottocento. Evidentemente per dimostrare che l'arte tedesca non fosse inferiore a quella francese. Poi Clemen ha fatto dei pareri per l'imperatore in cui constatava che negli Stati Uniti i ricchi che potevano permettersi il lusso di comprare quadri compravano quasi esclusivamente quadri di pittori francesi e perciò, cosa che si capisce in quell'epoca, no? Impressionismo, cioè, però lui raccomandava all'imperatore di facilitare la vendita di opere d'arte tedesca, a aiutare delle mostre, a organizzare delle esposizioni e l'imperatore ha anche agito in questo modo proprio con l'intenzione di rappresentare, di far presente accanto alla cultura, all'arte contemporanea francese anche quella tedesca. Adesso arriviamo a poche conclusioni. Wie ich anfangs angedeutet habe, die deutsche Auswärtige Kulturpolitik geht immer, das heißt die Initiative für solche Tätigkeiten oder Betätigungen geht immer nicht vom Deutschen Reich aus, sondern von Deutschen, die im Ausland leben. Das ließe sich an anderen Ländern ebenfalls beweisen. Das ist der eine Punkt. Dann, wie Sie bemerkt haben, das ist eine Überlegung, die ich habe, die ich auf andere Länder noch nicht übertragen kann, aber es scheint mir so zu sein, dass die mit einer langen Tradition versehenen französische Kulturpolitik, die Franzosen, die als eine Kulturnation bestehen, die Cercle Française, die überall in der Welt, auch in Amerika, in den Städten waren, die aktive Tätigkeit auch der Franzosen und deren Unterstützung durch Frankreich im Bereich dieser Kulturpolitik, mir scheint, dass das Aufgreifen der Anregungen der Auslandsdeutschen nur darauf zurückzuführen ist, dass man im Grunde genommen diese französische Kulturpolitik bekämpfen möchte. Es gibt kaum eine andere Motivation. Es ist also nicht nur, dass man schon wie in späteren Jahren von der Durchschlagskraft und Überlegenheit des Germanen absolut überzeugt ist, sondern hier ist mehr eine Fortsetzung der machtpolitischen Auseinandersetzung gegen Frankreich auf dem Sektor der Kulturpolitik zu verspüren. Das heißt, ich würde sagen, die Möglichkeiten einer nationalen Kulturpolitik als einer die Machtpolitik und Außenpolitik begleitenden Politik ist bis 1914 nicht erkannt worden. Erst dann hat ja Lambrecht mit Bethmann-Hollweg ein Gespräch darüber geführt und hat diese Überzeugung bei den Politikern auch setzen können. Das hat aber auch nichts mehr genutzt oder ist nicht mehr von großen Aktivitäten begleitet gewesen. Ich würde also allgemein sagen, bis 1918, vielleicht 1920, dann erst erkennt man, welche Chancen man im Bereich der Außenpolitik mit einer auswärtigen Kulturpolitik auch noch hat. Wenn man nur nach den Ursachen sucht, warum das so sei, dann möchte ich darauf zurückkommen. Vielleicht ist es wirklich so, dass wir durch die späte Gründung des Reichs, eben erst 1870, dass die deutsche Nation insgesamt noch zu jung war, im Vergleich beispielsweise zur französischen Nation, um eine solche Kulturpolitik bereits führen zu können. Die Auslandsvereine haben das vorangetrieben, aber im Grunde genommen von Deutschland selber war das noch nicht zu erwarten und auch von dem Instrumentarium vom Auswärtigen Amt war die Einsicht in diese Notwendigkeiten vielleicht noch verfrüht zu erwarten. Ich möchte dann die Frage über den deutschen Schulverein und einen Hinweis auf ungedruckte Sachen und so weiter verschieben, vielleicht auf die Diskussion, damit ich auch pünktlich genug aufhöre. Ich habe zwar jetzt nicht alles ganz genau verstanden. Allora, tre osservazioni finali, una iniziativa del genere, sorgono sempre non dai ministeri a Berlino, ma dai tedeschi residenti all'estero e dalle associazioni fra di loro. E queste iniziative vengono assunte a Berlino soprattutto in una prospettiva antifrancese nel senso più largo della parola, perché non è un diretto contrasto, però si cerca di fare delle cose simili a quelli che i francesi con una lunga tradizione stavano facendo all'estero. Non si voleva ancora dimostrare una vera superiorità dell'arte germanica, così come poi nel nazismo, però si voleva essere presente accanto alla presenza della cultura francese. E le vere iniziative politiche per fare una politica organica, culturale all'estero, sono incominciate più tardi, dopo la Prima Guerra Mondiale, e lui si domanda perché così tardi e cerca di spiegare questo atteggiamento un po' esitante con il fatto che la nazione tedesca come tale era ancora giovane e che il Ministero degli Affari Esteri non aveva ancora compreso tutta l'importanza che una tale politica avrebbe potuto avere. Adesso facciamo l'intervallo. Io mi domanderei subito se non c'entra anche il pluralismo culturale fra i vari stati. A Berlino non si poteva organizzare tutta una tale politica perché spettava alla Baviera, all'Assia, al Württemberg, cioè il federalismo tedesco tramanda anche in un ostacolo, diciamo, come fino ad oggi, ad una politica centralista culturale all'estero come la fa la Francia. Faccio l'impressione che Paolo Prodi ha buone notizie. No, c'è sulla ragionia e quindi cerchiamo di far presto in modo che fra un quarto d'ora si possa cominciare la discussione. Bene, also eine Viertelstunde Pause. Subito, fürs Fragen. Damit ist die Zeit jetzt überschritten und ich würde dann bitten, Herr Göbel und Frau Torunski, dass wir dann Ihre Fragen am Nachmittag im Anschluss an Herrn Wandruschka behandeln. Sie werden also dann die Diskussion eröffnen und wir haben jetzt also vier Interventi, die sich also wiederum der deutschen Front zuwenden. Torniamo brevemente al fronte tedesco con le quattro domande che sono già state poste, che saranno poste a Pomerin. Il resto della discussione Garbari lo allacciamo in pomeriggio alla discussione forse fiume che si farà dopo la relazione di Vandroska. Allora tocca a Serra anche adesso di aprire la discussione. Io volevo fare una domanda molto breve a professor Comin, cioè dinanzi a questi tentativi, no, di invasione culturale tedesca degli Stati Uniti, ecco, qual è stato l'atteggiamento in genere dell'opinione pubblica americana non di origine tedesca e poi, se è possibile, in particolare se c'è stato, delle autorità, americane. Also wie hat auf diese Welle des deutschen Kultureinflusses die öffentliche Meinung Amerikas in den nicht-deutschen Kreisen Amerikas reagiert und wie wären offizielle Reaktionen festzustellen? Die offiziellen Reaktionen wären also Regierungen. Ja, Regierung. In der Regierung ist es so, dass man im Grunde genommen von den kulturpolitischen Aktivitäten der Deutschen zwar Notiz nimmt, man akzeptiert auch ein Stäubenbild und der Präsident weiht es mit ein. Es gibt auch in West Point irgendeinen Friedrich den Großen, den man aufhängt. Da nimmt auch ein Vertreter daran teil. Aber ich möchte sagen, die kulturpolitischen Intentionen werden zwar von einzelnen Senatoren, die natürlich dann wieder andere ethnische Hintergründe haben, nämlich französische Hintergründe, werden die natürlich erkannt. Aber sie werden nicht bekämpft oder so etwas. Man misst ihnen erstmal keine große Bedeutung zu. Das ändert sich dann, je näher wir an den Ersten Weltkrieg kommen. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, würde ich sagen, gibt es keine offizielle Reaktion. In den anderen ethnischen Bevölkerungskreisen kann man sagen, dass kulturpolitisch die Italiener sich sowieso sehr abgeschirmt hatten. Die waren nicht nach außen hin missionarisch tätig, währenddessen die französischen Minderheiten durchaus dem deutschen Anspruch dadurch begegnet sind, dass sie aktiver geworden sind, dass sie mehr Angebote, mehr Veranstaltungen durchgeführt haben in den Städten, wo es Cercle Français gab. Aber wenn ich ihn richtig verstanden habe, wie war dann die öffentliche Meinung der Amerikaner, nicht nur der Franzosen? Hat man überhaupt Kenntnis genommen, hat man sich damit auseinandergesetzt? Ja, in der öffentlichen Meinung werden natürlich solche Dinge kritisch wiedergegeben. Es gibt ja eine sehr pro-deutsche, große, umfassende, noch damals jedenfalls sehr große Presse, die natürlich pro-deutsch ist. Die übrige Presse karikiert solche Dinge oft. Wenn also der Prinz Heinrich von Preußen irgendwo hier rüberkommt, um dort ein Denkmal zu enthüllen, beziehungsweise eine Ehrendoktorwürde entgegenzunehmen, dann sagt man, es geziemt sich an sich nicht, dass wir demokratischen Amerikaner hier mit den Monarchen liebäugeln, aber das ist kein Einzelfall. Es gibt auch andere Monarchen Europas, die nach Amerika kommen. Es ist also mehr eine mehr belächelnde, karikierende Öffentlichkeit in der Presse, in der amerikanischen Presse. Es wird nicht eine Gefahr gesehen, von deutscher Kultur überrollt zu werden oder so etwas. Allora ci sono poche le reazioni ufficiali, pochissime anzi, si è preso notizie di queste cose, ma niente di più. Soltanto che i senatori deputati di origine di altre nazioni hanno cercato di fare delle cose contro questa specie di invasione, però anche quelli hanno fatto poco. Degli altri gruppi etnici, proprio quello francese ha cercato di intensificare, sotto l'impressione di questa prima ondata tedesca, la propria attività culturale. Mentre altri gruppi, come per esempio quello italiano, non hanno fatto niente perché gli italiani stavano tra di loro e non si interessavano a fare propaganda culturale. Per la stampa bisogna dire che quella ancora grande parte della stampa americana che era filo-tedesca ha salutato, ha approvato queste iniziative, mentre nel gran resto se ne è parlato anche ridendo un po' e facendo delle caricature quando veniva un principe prussiano per inaugurare questa o questa mostra. Però nessuno ha visto un pericolo di una presenza troppo grande tedesca in queste manifestazioni. Herr Wollstein, bitte. Ja, ich wollte versuchen, noch ein bisschen zur Einordnung von den Dingen, von den Beiträgen, die Sie gebracht haben, beizutragen. Das waren sehr, sehr aufschlussreiche Einzelbilder, die Sie gezeigt haben. Das Problem ist nur, wie ist das Ganze eben einmal in eine Geschichte der deutschen Kulturpolitik einzuordnen. Und ich wollte auf zwei Dinge hinweisen. Das eine ist, dass bis 1893 etwa eine riesige Auswanderungswelle aus Deutschland heraus noch lief, jährlich über 100.000 Menschen, die weitgehend nach Amerika gingen. Und diese Gruppe von Menschen, die verbrannte nun nicht mehr, wie es wurde, weiß Gründung noch gewesen war, im Extremfall, wenn sie aus einem Dorf herausging, selbst ein Dorf hinter sich und war also so in Frontstellung gegenüber den politischen und sozialen Verhältnissen in Deutschland, wie es damals gewesen ist, aber sie entstammten insgesamt jedoch nicht den Kreisen, die man wegen hier nationale Kulturpolitik in Deutschland hätten betreiben können. Sie entsprachen also auch ganz und gar nicht den Gruppen, die die Sozialbasis man wegen der nationalen Vereine gestellt hatten. Sie kamen ja aus einer ganz anderen Richtung. Sie waren ja auch nicht als mögliche Adressat einer nationalen Kulturpolitik erreichbar. Nicht diese Dinge haben sich im Grunde erst geändert, nachdem ihm das später nostalgisch erklärte goldene gute Zeitalter einsetzte, nachdem der Wirtschaftsaufschwung in Deutschland einsetzte, im Kaiserreich einsetzte, also erst ab Mitte der 90er Jahre, als dieser vehemente Auswanderungszug stoppte und als nun auch möglich war, dass nun die Auswanderer in einer gewissen nostalgischen Rückwende an Deutschland möglicherweise in anderer Sicht sahen, als sie es in der Auswanderungssituation gesehen haben. Das müsste man vielleicht dann so ein wenig einordnen, dass dann sich Möglichkeiten zu einer solchen nationalen, aktiven deutschen Kulturpolitik erst eigentlich um die Jahrhundertwende ergeben konnten, zumindest in größerem Umfang. Die zweite Sache will ich auch kurz andeuten, nicht lang ausführen. Das zweite Problem war ja, dass nach der Reichsgründung eben doch noch diese kulturellen Angelegenheiten föderalistisch aufgeteilt waren im Deutschen Reich. Und Sie haben nicht zufällig eben von preußischen Drähten zur preußischen Führung gesprochen. Nicht, auch das ist natürlich jetzt ein Problemfeld, in dem man diese Kulturpolitik einordnen müsste. Allora Wolstein domanda se si possa inquadrare questi singoli avvenimenti di cui ha parlato Pomerin in una storia più generale della politica estera culturale e osserva soprattutto un punto, soltanto dal 1893 finisce quella grande ondata di emigrazione dalla Germania, cioè di emigrazione di popolazioni che anche se non sono più avversari della propria nazione appartengono però a dei strati, ai bassi strati, i quali non possono essere i destinatari di una politica culturale all'estero. Solo dopo, col boom economico che comincia proprio verso 1895, si frena dapprima questa ondata di emigrazione e poi, siccome la Germania diventa sempre più ricca, il suo splendore comincia, il splendore della Germania ricca e grande comincia ad esercitare una certa influenza sul pensare, sul sentire degli emigrati che da allora sentono una certa nostalgia per la Germania che forse solo da allora si poteva anche fra gli emigrati fare una vera, si poteva indirizzare a loro una politica culturale all'estero. Secondo punto è quello del federalismo di cui abbiamo già parlato brevemente, che cioè nella Germania bismarckiana la politica culturale restava di competenze dei singoli stati e che per conseguenza da Berlino non si poteva fare una politica attiva in questo senso. Das sollte ein Einsatz hinzufügen. Mir scheint, dass in der Frühzeit die Musik das hauptsächliche Sì, poi aggiunge che la musica, evidentemente la musica avesse servito da trait d'union tra mondo culturale americano e tedesco. Ja, die Antwort darauf gibt mir auch die Gelegenheit, auf Prodis Fragen zu kommen, der sagte, was spielen die deutschen Juden für eine Rolle innerhalb dieser Gesellschaftsschichten, auf die man hätte zielen können und die Musik. Es ist so, wie Wolfgang gerade andeutet, ich habe nur einen Ausschnitt aus dem kulturellen Ding genommen, nämlich die darstellende Kunst. Wo die Bei der Musik ist es so, dass tatsächlich die Musik den Hauptanknüpfungspunkt darstellt. Und so ist es heute noch so, dass deutschstämmige Amerikaner deutsche Lieder singen, allerdings ohne ein Wort zu verstehen, was sie singen. Aber sie singen noch die alten Melodien. Das heißt, Schlaf in meinem Prinzchen, schlaf ein, wird gesungen, ohne zu wissen, worum es da geht. Vielleicht dachte er eher an Mozart und Beethoven. Nein, eher an Lieder und so etwas. Ich kann die patriotische. Nicht die große Musik, zumal es schwierig ist für die Deutschen, einige zwar deutschsprachige oder deutsche Namen weisende, für sich als deutsch zu erklären. Aber eine andere Frage ist die der deutschen Juden, und das führt jetzt auf den ersten Teil. Es ist nicht so, dass in die Masse der Auswanderer natürlich stammt aus sozialen Schichten, die natürlich keine großen kulturellen Interessen haben. Das ist ganz offensichtlich, denn das haben sie auch dann weiter tradiert, wie man heute in Amerika sehen kann. Die Bedürfnisse sind immer noch gering, aber trotzdem gab es auch mittelständische Schichten, und da eben die von Prodi erwähnten deutschen Juden sicherlich spielen eine zentrale Rolle, obwohl die große Rolle erst nach 1945 spielen, in der amerikanischen Geistesgeschichte sicherlich. Aber es gab durchaus auch der Kultur und kulturellen Dingen aufgeschlossene Gruppierungen, die ausgewandert sind, insbesondere vielleicht die 48er-Leute, die teilweise doch aus anderen Schichten stammten, als unbedingt das, was zwischen 1960 und 1975 ausgewandert ist. Aber es ist schon richtig, es gibt keine große Gruppe von Adressaten. Es ist eine schmale Schicht. Nun muss man allerdings dazu auch sagen, so ist es ja nun allgemein leider in der Kulturgeschichte, der Kulturpolitik, auch in den auswärtigen kulturpolitischen Beziehungen, dass sich Angebote immer an Führungsschichten wenden, währenddessen man relativ uninteressiert ist daran, ob nun der ganze Maasai-Stamm deutsche Volkslieder kennt. Wichtig ist, dass der Chef, dass der vielleicht was davon gehört hat, und man hofft dann darauf, dass er das weiter tradieren wird. Und so ähnlich ist es hier gewesen, man hat es an bestimmte Schichtungen, an bestimmte Führer der Minderheiten gehängt, wobei übrigens diese Kirchenvereine eine immense Rolle spielen innerhalb der amerikanischen, deutsch-amerikanischen Beziehung. Aber es ist eben so, es gibt tatsächlich die Hunderttausende, die völlig kulturdesinteressiert sind und stattdessen sich im Pflanzen von Weizen und im Verzehren von Hamburger mehr geübt haben. Vielleicht das nur nochmal dazu zu sagen. Sì, lui ama un linguaggio molto plastico e originale, così ha osservato che la politica culturale resta fino ad oggi indirizzata alle relative classi dirigenti, non può essere interesse, dice, della politica estera, che per esempio tutta la stirpe dei Maasai canti delle canzoni tedesche, basta che la canti il capo, che poi forse saprà trasmettere certe influenze tedesche al suo popolo. Ma per tornare sul serio, lui ammette che la musica, anche la musica popolare, era l'elemento principale, e che fino ad oggi americani di origine tedesca cantano delle canzoni tedesche di cui non sanno il significato, però la cantano col testo originale. Ammette anche che la massa degli emigrati proveniva da quegli strati che tradizionalmente non esprimono grandi interessi culturali, però aggiunge che c'erano anche fra gli emigrati tedeschi in America non pochi appartenenti alla media borghesia che erano emigrati dopo il 48. Per la presenza ebraica aggiunge che quella è diventata così importante e massiccia soltanto dopo il Terzo Reich. Darauf möchte also der Spezialist kurz erwidern. Was möchten Sie dazu? Ich möchte doch sagen, dass die jüdische Gemeindebildung und die jüdische Kultur, wenn wir das so nennen wollen, in Amerika schon im vorigen Jahrhundert stark von Deutschen gebildet wurde. Also ich meine, die oberste Formation ist doch das American Jewish Committee. Da ist früher jemand aus Polen überhaupt gar nicht herangekommen. Da waren Warburg und waren lauter deutsche Namen. Da möchte ich auch auf die Pnebrit-Loge aufmerksam machen, die jahrzehntelang, glaube ich, Deutsch als Logensprache hatte. Sie ist in Amerika von Deutschen gegründet worden, hat auch Deutsch als Logensprache gehabt. Und ein jüdischer Theologe hat immer so nebenbei bei unserem Vortrag gesagt, dass bis 1917 in aller Ruhe noch sehr viel Synagogen Deutsch gepredigt wurde. Ah, finalmente sostiene invece che l'elemento ebraico dall'Ottocento in poi è stato molto diffuso e molto importante e attivo tra i tedeschi emigrati, che l'organizzazione delle comunità ebraiche era fatta in gran parte da ebrei tedeschi e che nelle stesse sinagoghe si predicava fino al 1917 in tedesco. Ich nutze die letzten zwei Minuten, um Ihnen zu widersprechen vehement. Es ist so, das American Jewish Committee, und Sie nennen schon gleich mit dem Namen Warburg ja jemanden, der in der Tat in die Zeit fällt, die ich gerade bespreche, nämlich das Ende des Jahrhunderts. Das heißt also, Warburg als auch andere führende amerikanische Juden spielen an sich ja die große Rolle erst im Ersten Weltkrieg als Berater der amerikanischen Präsidenten. Da kommt es zu einem gewissen Einfluss einzelner deutschstämmiger Juden, aber innerhalb des, sagen wir mal, gesamten Aspekts der amerikanischen jüdischen Gemeinden ist es so, die sind noch weit verstreut, und vielleicht blicke ich etwas zu sehr auf dieses Problem im Vergleich aus der heutigen Zeit. Es ist nicht so wie heute, dass man die gesamte öffentliche Meinung korrigiert und zentralisiert und führt, wie die berühmten Zeitungen, wie sie alle heißen, American New York Times und so weiter. Es sind jüdisch dominierte und kontrollierte Zeitungen. Man kontrolliert die Massenmedien heute, man kontrolliert ein Gros der amerikanischen Außenpolitik. Das ist unvergleichbar mit dem vorigen Jahrhundert. Da spielen die jüdischen Gemeinden in ihren Einzelstaaten nicht mal eine Rolle. Außer in den klassischen Staaten New York, wo sie also über lange Zeit schon einen politischen Einfluss haben, und da haben sie auch ihren hauptkulturellen Einfluss, sind die jüdischen Gemeinden noch zu klein. Und sie entbehren, ähnlich wie Herr Wollstein andeutete, auch sozial gesehen der entsprechenden Schichtung, die eine Rolle spielen könnte. Das ist doch erst nach der Auswanderung der Intelligenz 1930, Anfang vielleicht, in die USA der Fall. Dann beginnt eigentlich der große kulturelle und auch geistige Einfluss auf die Universitäten, wo sie auch heute alle noch sitzen. Herr Christopher. Umgekehrt, dass man das Deutschtum im Judentum einen sehr festen Stand hatte. Das ist sicherlich richtig. Che la, che la parte tedesca all'interno dell'ebraismo americano aveva una posizione abbastanza forte sin dagli inizi, mentre lui sostiene che la vera grande e massiccia presenza giudaica in America nei mass media, nei giornali, anche come pressure group sul governo, è un fatto più recente. Però lasciamo questa controversia in questo momento. Io vorrei aggiungere solo se per studiare questa nuova presenza culturale, è un nuovo tipo di presenza tedesca all'estero causata dall'impero, si dovrebbe forse studiare le capitali europee, e più che altro una capitale come Roma, in cui c'era una forte tradizionale comunità tedesca. Ricordo solo che subito dopo la fondazione dell'impero Gregorovius faceva dei discorsi patriottici, storici, nelle radunanze per il Sedanstag. Lui parlava in occasione del Sedanstag alla legazione prussiana in una pubblica Adunanza, alla quale erano invitati tutti i tedeschi di Roma. Also ich meine, es handelt sich ja, wie Herr Pommerin deutlich gezeigt hat, um eine neuartige, bewusst in Gang gesetzte Präsenz Deutschlands im Ausland. Dass Deutschland eben ähnlich wie Frankreich nunmehr draußen auftreten will, nach 1870. Und da scheint es mir, dass man gerade die anderen europäischen Hauptstädte, wo ja eben dieses dieses konkurrierende, sich ausfächernde europäischen Kultur in französische, deutsche, italienische ja viel mehr fühlbar war, dass man dies mit untersuchen sollte. Auch Schulverein, die Geschichte eines Schulvereins in Rom etwa mal unter diesem Aspekt untersuchen. Und ich habe mir erlaubt, daran zu erinnern, dass eben gleich nach 1870 Gregorovius am Seelandstag eben in Rom auf Einladung der preußischen Gesandtschaft patriotisch-historische Reden hielt, zu denen alle dort lebenden Deutschen eingeladen waren. Und vielleicht müsste man ja auch daran erinnern, aber das führt hier jetzt zu weit, dass ja erst durch die Reichsgründung nicht nur in Österreich, sondern in den baltischen Ländern auf einmal eine große Anziehungskraft, eine kulturelle, dann ins politische umgesetzte Anziehungskraft des Deutschen Reiches begann, die ihrerseits dann die Russifizierungspolitik in den baltischen Provinzen begründet hat, weil nunmehr der Zar anfing, seinen deutschsprachigen Bevölkerungen zu misstrauen. Allora, qui si apre un campo molto largo, l'impero germanico esercitava una nuova specie di attrazione, di interesse ai tedeschi, non solo dell'Austria, ma anche per esempio della Russia, eccetera, eccetera. Però, vorrei solo aggiungere qui, o per uno stage, cioè, ein kleines Detail, was du ganz, weil du Rom gesagt hast, das archäologische Institut, das ja nicht als deutsches, sondern eigentlich als internationales gegründet wurde, aber das dann die Preußen zahlten und wo die Preußen also dahinter standen, hat ja von Anfang an die Bestimmung gehabt, dass die Referate bei den Tagungen immer auf Italienisch oder Lateinisch gehalten werden sollten. Und das hat man auch sehr lang durchgehalten, bis dann in den 80er Jahren ein Bonner Professor, mir fällt jetzt der Name nicht ein, dorthin kam und darüber empört war, dass also da jetzt Deutsche miteinander auch in einem schlechten Italienisch sich hier über archäologische Fragen unterhalten und archäologische Themen behandeln. Und dann kam von, das erschien in einer, glaube ich, in der Kölnischen Zeitung, und dann kam eine Weisung von Bismarck, man müsse das abstellen, das sei, also wenn jetzt schon die Diplomatie von der französischen auf die deutsche Sprache im inneren Verkehr übergegangen wäre, müsste man also nun auch in Rom am Deutschen Archäologischen Institut, wie es nun hieß, also nicht mehr Deutsche zwingen, ihre Vorträge und ihre Interventi, sogar ihre Diskussionsbeiträge auf Italienisch zu halten. Da wurde nämlich, er hatte nämlich erlebt, dieser Professor, wie einem zurechtgewiesen wurde, weil es ist, wir sprechen hier nur Italienisch. Esempio significativo è l'Istituto Archeologico Germanico, il quale sin dalla sua fondazione era stato concepito come istituto internazionale, però finanziato più o meno dalla Prussia, e nel quale fino agli anni 1880 era l'uso di parlare, di fare le conferenze e anche gli interventi.